Vor der Küste Siziliens hat sich erneut ein Flüchtlingsdrama ereignet. Menschen schützen sich vor Menschen durch Mauern, Zäune, Gräben. Sie kommen aus dem Senegal, aus Mali. Hier waren es Doppelzäune, jetzt sollen es Dreifachzäune Europa streben, sodass Europa die Stacheldrahtzäune seiner Außenposten erhöhen muss. Das Geisterschiff von Margaret Ubexer. Regie Martin Zilker. Die Düsen schwellen an. Beschleunigung. Druck im Magen. In den Sessel. Das Mikrofon, Kopfhörer, Kopf, Tonträger. Nichts vergessen. Ich bin soweit. Schnell. Vor 6 Jahren nahm vor der Südküste Siziliens eine menschliche Tragödie ihren Lauf. Während die Menschen in dem nur 19 Kilometer entfernten Hafenstädtchen Porto Celeste ihr Weihnachtsfest begingen, wurden 300 Reisende von der Johann, einem Passagierschiff, mit Gewehren auf einen kleinen maltesischen Fischkutter mit der amtlichen Kennzahl F-174 gezwungen. Die Nacht war stürmisch, das Boot überfüllt. Nach wenigen Meilen setzten die Motoren aus. SOS-Zeichen wurden an die Johann geschickt. Doch anstatt die Rettung zu bringen, brachte das Mutterschiff den Tod. Es kam zurück und rammte den Kutter. Ein gewaltiges Leck führte den schnellen Untergang herbei. Als er kenterte, verschwanden 283 Menschen aus Sri Lanka, Pakistan, Indien von der Weltoberfläche. Die restlichen 7 gingen in Griechenland an Land und meldeten das Unglück. Doch es blieb bei der sofortigen Abschiebung der Überlebenden. Wochen später fanden Fischer Leichenteile in ihren Netzen. Sie warfen sie über Bord ins Meer zurück. Wie kranke Fische, möchte man meinen, oder Fische, die falsch sind. 6 Jahre hüllten sich die Einwohner in dichtes Schweigen. Von offizieller Seite wurde der Vorgang bestritten. Der Kutter wurde zum Geisterschiff, von dem niemand sagen konnte, ob er jemals existierte. Bis ein Fischer die in Plastik eingeschweißte Identitätskarte eines 16-jährigen Jungen einer Tageszeitung überreichte, die er zusammen mit einem Haufen von Kleidern, Knochen und Kalamari aus dem Netz gezogen hatte. Ein Journalist, ausgerüstet mit einer technisch hochentwickelten Unterwasserkamera, erbrachte den Beweis. Die Bilder von dem Grab in 108 Metern Tiefe gingen um die Welt. Doch dabei blieb es. Noch ruhen die Toten auf dem Meeresgrund und noch immer wurde kein einziger Totenschein ausgestellt. Der Fundort, der sich 36 Grad 25 Minuten nördlich und 14 Grad 34 Minuten östlich in internationalen Hoheitsgewässern befindet, ist, bürokratisch gesehen, ein Niemandsland. So, das reicht erstmal. Die wurden aus dem Meer gefischt? Wie die Fische im Netz? Ein roter Rubin am Finger des Toten glitzerte, kurz bevor ihn der Fischer über die Reling warf. Hat er ihn abgenommen? Es kam ihm beim Anblick des Ringes zum ersten Mal der Gedanke, dass der Tote Angehörige haben könnte. Er hat den Ring nicht abgenommen? Er bekam einen Schrecken. Er bekam einen Schrecken? Ja, einen Schrecken. Dann nahm er die Schaufel. Wirfst du den Fischern vor, dass sie Leichen fischen und einen Schrecken bekommen? Nicht den Schrecken. Sie warfen die Leichen ins Meer und behielten den Schrecken. Sie hätten die Leichen behalten sollen, nicht den Schrecken. Ja, sicher, gewiss. Warum? Das unterscheidet uns von den Tieren, uns zu bestatten. Aha. Dass es immer wieder gesagt werden muss. Ich dachte, es sei der aufrechte Gang. Gehen Gänse nicht auch aufrecht? Bei Menschen ist es eine größere Leistung. Wir gehen freiwillig aufrecht. Das ist Kultur, weil wir nicht müssen. Gänse können auch fliegen. Aber wir nicht. Eben. Erst über die Leiche ist er Mensch geworden. Ich hätte halt auch einen Schrecken. Die können dir sonst was anhängen. Leichen, abgesehen von den Erregern. Ich weiß auch nicht. Wäre es nicht überhaupt besser, sie lebten noch? Sicher. Aber dann wären wir nicht hier. Starben sie nicht von selbst? Ich meine, die sind nicht einmal so weit gekommen, um zurückgeschickt zu werden. Auf eine Art ist ein Totenschein nicht auszustellen schlimmer als die Abschiebung. Oh, das würde ich gern von den Toten selbst hören. Nur sind die tot. Ihr kriegt zwar keine Duldung nicht, aber mit etwas Glück einen Totenschein. Vielleicht wäre es überhaupt am besten, sie hätten nicht gelebt. Das kann man nicht wissen. Wollten wir nicht den Preis gewinnen? Stimmt, der Preis. Unser Preis. Stimmt, unser Preis. Europäischer Kongress zum europäischen Unbehagen gegenüber den Erscheinungen an den europäischen Rändern. Ein Titel, der dich anstarrt wie der Vogel die Schlange. Mit uns als Gewinner für den besten, klügsten, unbestechlichsten Jungbeitrag. Wir landen. Ich wollte schon immer nach Sizilien. Hör zu, ich hab sie. Ja. So gut wie. Es hängt von dir ab, Rudolf. Rudi, Schatz, die Gruppe heißt Much Identity. Ja, Much wie Much. Und ihr Konzept? Nichts Geringeres als eine neue Welteinteilung. Ja, sie teilt die Welt neu ein nach Gewürzen, Düften, Geschmäckern, unterteilt die Länder danach, wie sie riechen. Staaten werden geschaffen über Safran, Koriander, Knoblauch oder Pfeffer. Personalausweise, Pässe, alles eine Frage, ob jemand dem Gebiet des Curry, des Paprika, des Chili zugehörig, zu Nelken, Zimt, Vanille oder zu Wacholder, Thymian, Fenchel zählt. Es wird neue Achsen geben. Reis, Weizen, Polenta, Linsen, Grieß, Kartoffelachsen. Woraus bilden sich Nationen? Die Essgewohnheit wird entscheidend, nimmt religiösen Status an. Das Motiv? Die Auflösung eingefleischter Welteinteilung nach Nationen, Religionen, Sprachen, Farben. Wichtig? Die Demaskierung nationaler Grenzeinteilung als Konstruktion. Willkürlich, beliebig, versehentlich. Mit gleichwohl essentiellen Folgen wie Toten. Man muss das alles mit anderen Augen sehen. Was sagst du? Utopie? Ja, unbedingt eine geopolitische Utopie. Eine vollkommen urban-globale Erneuerung. Zu sehr was? PC? Rudolf, Rudi, Schatz, glaub mir, das ist keineswegs nur eine neue Friedensutopie. Wenn vorher die Menschen für Blut, Nation und Vaterland dahin gingen, tun sie es demnächst für Ingwer, Sesam, Anis, Senfkorn, weißt du? Der Süden wird Hegemonialgebiet, der Norden versklavt. Für eine Prise Oregano klettern sie auf stromgeführte Stacheldrahtzäune und werden von Grenzsoldaten durchlöchert. Das wären dann wir. Ja, wir. Alles wir, die leiden. Klasse, nicht? Wir werden fortan die Sklaven, Bettler, Tellerwäscher, degradiert, gestoßen, umgebracht. Alles wir, das ist doch toll, oder? Wozu? Du bist lustig, Rudilein. Wir können dann nämlich alle mal sehen, was wir denen da immerfort und pausenlos antun. Das funktioniert nicht. Warum soll es nicht funktionieren? Aber das ist es doch. Das ist doch das Tolle, dass es nicht funktioniert. Natürlich funktioniert es nicht. Wie sollte es? Am Bahnhof. Wo? Ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Bistro, Pizza, Segafredo. Ich steig nur um. Much Identity. In 3 Tagen eröffnet der Kongress. Europaweites Forum zum fortgeschrittenen europäischen Unbehagen gegenüber den Erscheinungen an den europäischen Rändern. Der Titel ist so lang wie der Zettel. Ich hab dir davon erzählt, heute früh beim Bügeln und Packen. Genau, als ich meine Brust am Bügeleisen verbrannte. Den Anstoß gab diese Flüchtlingskatastrophe. Und die Kannibalenfischer aus Porto Celeste. Nein, es war nicht schlimm. Es war nur eine kleine Verbrennung. Juckt ein wenig. Wenn ich in Porto Celeste ankomme, wird gerade das Buffet vernascht. Am Nachmittag dann ist die Gruppe dran. Danach sack ich sie ein. In 4 Monaten eröffnen wir den Utopienpark. Bevor sie London, Paris, New York entdecken, gehört die Gruppe auratisch längst zu uns. Nun zum Silber. Wie sieht es aus mit dem Budget? Ich kann ja nichts. Ich kann ihr nicht nichts. Ich kann ihr nicht nichts anbieten. Hallo? Hallo? Funkloch. Arschloch. Das Geld ist ein begehrtes Funkloch. Wie eine riesige Grabsteinplatte. Finden Sie nicht auch? Wenn Sie auf die Maserung des Wassers schauen, wirkt das Meer wie eine marmorierte Grabsteinplatte. Ich liebe schwarzen Marmor. Berufsbedingt vielleicht. Dein Trotz ist beugsam, doch ewig meine Qual. Das Heil, das auf dem Land ich suche, nie werde ich es finden. Euch des Weltmeers Fluten bleib ich getreu, bis eure letzte Welle sich bricht und euer letztes Nass versiegt. Ich bin Bestattungsunternehmer. Ein Schiff mit blutrotem Segel und schwarzem Mast. Pfeilschnell schießt es über die Wogen. Man sagt, der Teufel treibt es an. Kapitän und Mannschaft sind verflucht, bis zum jüngsten Gericht auf den Weltmeeren zu kreisen. Nicht tot und nicht lebendig. Unaufhaltsam treiben Sturm und Wetter sie von Land zu Land, von Küste zu Küste. Wenn sie landen wollen, trägt ein wütender Sturm sie von dann. Manch einer hat es nachts gesehen. Kapitän und Koch, steinalt mit langen Bärten. Wer sie ansprach, bekam keine Antwort. Meist verschwand darauf das Schiff. Haben Sie eine besondere Neigung für Schiffsreisen? Es gab solche, die mit einer Schaluppe an Bord zu gehen versuchten. Allein, sobald sie es erreichten, verschwand das Schiff. Es verschwand. Ja. Es verschwand im Nebel. Interessiert es Sie? Ja, im Nebel. Nehmen Sie noch einen Cocktail? Doch. Wer einen fliegenden Holländer traf, wurde selbst zu einem. Europa meint es ernst mit seinem Unbehagen. Man würde doch sonst keine Luxusreise anbieten für einen Kongress. Hören Sie überhaupt zu? Ja. Ich sagte, wer einen fliegenden Holländer traf, wurde selbst zu einem. Einem Verfluchten. Mit weißem Bart und Silberblick. Verdammt zu eisiger Isolation. Weder den Lebenden noch den Toten angehörig. Bis zum Tage des jüngsten Gerichts zur Irrfahrt verflucht. Mit einem Koch an seiner Seite, vergreist wie er selbst, ewig stumm. Und mit einem schwarzen Pudel. Ein teuflischer Mix. Hier, bitte. Bartolomeo Diaz, Van der Decken, Barend Focke, Van Straten, Vasco da Gama. Die Holländer behaupten übrigens, er sei ein Engländer gewesen. Das ist kurios. Finden Sie nicht? Ja. Das ist sehr lustig. Das ist eine lustige Pointe. Die Geschichte ist voller lustiger Pointen. Ich habe die Gewohnheit, einen Globus bei mir zu haben, der nachts im blauen Licht leuchtet. Was wollen Sie denn damit sagen? Eine Gewohnheit. Nichts weiter. Andere suchen mit dem Fernseher den Schlaf, ich mit dem Globus. Wie aufregend. Gestern Nacht strich ich mit dem Finger darüber, über die Ozeane und Kontinente und die kleinen Erhebungen eingetrockneter Fliegenscheiße. Und ich dachte, während sich die Erde dreht und dreht, fallen die Toten von ihr ab. Beinahe wie die Fliegen, möchte man meinen. Während sie sich weiter dreht und dreht. Helfen Sie mir weiter. Neben dem Globus lag die Einladung zum Kongress. Ich suchte im Netz nach dem untergegangenen Kutter und seinen fast 300 Leichen, dem Anlass für diese Zusammenkunft. Gemeint ist doch wohl das Unbehagen an den Toten. Oder lese ich da etwas Falsches heraus bei Erscheinungen an den europäischen Rändern? Ich fand sie zwischen etlichen Berichten über andere herumtreibende, gestrandete oder auf dem Meeresboden liegende. Ich versuchte, etwas in Richtung Unbehagen zu empfinden. Diese Empfindungssuche. Ich würde gerne fortfahren. Verzeihung. Mangel an Aufmerksamkeit, damit fängt es an. Jede Katastrophe beginnt mit Gleichgültigkeit und Ignoranz, setzt sich fort über Gleichgültigkeit und Ignoranz und endet schließlich mit Gleichgültigkeit und Ignoranz. Oh, das könnte direkt ein neuer Aufsatz sein. Wenn Sie mir jetzt folgen wollen, geradewegs zu meiner These. Sie sind übrigens der Erste, der sie hört. So. Ich sprach von einem Fluch, der über den Ozean peitschte. Und jetzt? Schauen Sie auf das Jetzt. Was meinen Sie? Sehen Sie nichts? Was? Überall fliegende Holländer. Sehen Sie sie nicht? Überall Herumirrende. Wir werden zu Verfluchten. Wir sind es schon. Verfluchte, Verfluchte überall, auf allen Seiten. Faszinierend, nicht? Sie schweigen. Ah ja. Der fliegende Holländer hatte göttlich auferlegte Grenzen überschritten, als er das Kap umschiffte. Die Grenzen der christlichen Welt. Und wurde dafür verflucht. Später dann, als die einstige Grenze das Tor zu unermesslichem Reichtum wurde und auch Gott einsah, dass es noch andere Völker gab, die an ihn glaubten. Ihr Glas. Verzeihung. Also später, als man begann, die Welt missionarisch, kapitalistisch, imperialistisch zu erschließen und alles schneller wurde, grenzenlos schneller, der Handel astronomische Gewinne versprach, Gewürze aus Indien und China begehrt wie Gold und Sklaven waren. Ich mix in einen neuen. Danke. Und Eiseskälte herrschte gegenüber den Bedürftigen. Verletzt wurde, was zu verletzen war. Und vor allem die Hilfe in Seenot. Da schlug der Fluch erneut zu. Jeder, der einem sinkenden Schiff die Rettung verweigerte, war für immer verdammt. Verstehen Sie jetzt? Der Fluch lebt weiter. Tausendfach. Millionenfach. Das ist eine grandiose These. Ha. Geben Sie es zu. Oh Gott, ist das unruhig. Mir wird ja ganz schlecht. Sind Sie seekrank? Ich könnte mich jedenfalls übergeben. Wenn Ihnen übel ist und Sie schwanken, innerlich schwanken, sind Sie seekrank? Ja, das sind in etwa die Symptome. Was meinen Sie mit innerlich schwanken? Der Geruch von Dieselmotoren erinnert mich an Schutzhütten in den Alpen. Immer wenn ich ein Schiff rieche, denke ich an Schutzhütten in den Alpen. Davon wird mir übel. Nach einigen Seereisen sind die meisten kuriert. Dazu wird es bei mir nicht kommen. Sind Sie am Ende? Ob ich am Ende bin? Sie stellen seltsame Fragen, wenn Sie fragen. Was meinen Sie? Nichts. Gar nichts. Wir befinden uns am Hafen von Porto Celeste, der die typische Idylle eines kleinen Mittelmeerhafens aufweist. Das Gleißen der grellen Wintersonne auf den Wellen spiegelt sich unruhig in den Fensterscheiben des nahegelegenen Fischrestaurants. Hier gelangt der Fisch direkt von den Händen der Fischer in die Hände der Köche, die ihn fangfrisch zubereiten. Nichts deutet darauf hin, dass an diesen Händen Blut klebt. Die Spuren sind verwischt und vergeblich sucht das Auge nach Hinweisen darauf, dass sich an diesem Ort eine der größten menschlichen Fehlentwicklungen zutrug. Mit misstrauischem Blick wird das Kameraauge wahrgenommen. Ein erster Fischer kehrt uns den Rücken. Galt die Spucke des Fischers auf den Müll, der mit den Wellen gegen die Mauern des Hafens schwappt, womöglich uns? Dicht am Mikrofon vorbei schlug gerade die flüssige Hinterlassenschaft einer Möwe vor uns nieder. Es liegt auf der Hand. Journalisten sind hier nicht gern gesehen. So, mir knurrt der Magen. Lass uns essen gehen. Ich sag. Angesichts der fast 300 auf dem Meeresgrund dahintreibenden Leichen suchte ich etwas in Richtung Unbehagen zu empfinden. Wie es der Kongress den Teilnehmern nahelegt oder auferlegt. Und? Von solcherlei Katastrophenmeldungen, meist nicht größer als der Wetterbericht, nehme ich sonst kaum Notiz. Es sei denn, die Einladung zu einem Kongress fällt zufällig damit zusammen. Was ist jetzt mit Ihrem Unbehagen? Ich blickte auf die Einladung, dann auf den Globus und ein Gedanke ging mir durch den Kopf. Sie starben genauso beiläufig, wie das Leben zufällig ist. Dafür haben Sie mich unterbrochen? Ich denke an den Zufall, der es jedem, der ist, ermöglicht hat zu sein. Angefangen von der idealen Sauerstoffzusammensetzung, dem nötigen Klima, einem genügenden Abstand zur Sonne, um nicht zu verbrennen, der erforderlichen Nähe, um nicht zu erfrieren, bis hin natürlich zur Vereinigung von Ei- und Samenzelle und der idealen Gleichschaltung der Hirnregionen für das Bewusstsein des eigenen Ich, um beim Gröbsten zu bleiben. Eine galaktische Zufälligkeit. Wir kehren jedoch nicht mit derselben Beliebigkeit wieder ins Nichts zurück. Zumindest hat man sich darauf geeinigt, diese 70, 80 Jahre mit einem feierlichen Abgang zu vollziehen, einem Begräbnis. Die hingegen nicht. Das ist dieselbe Zufälligkeit, Beiläufigkeit und Unberührtheit, mit der Sie sich ins Nichts zurückfallen ließen. Möchten Sie noch einen? Ich mag nicht mehr. Ganz als ob Sie zwischen Existenz und Nicht-Existenz, zwischen der Möglichkeit zu sein und der Unmöglichkeit nicht zu sein, keinerlei Unterschied erkannten. Sie haben sich so freimütig gleichgültig dem Tod überlassen, dass der Tod selbst Sie noch einmal freigegeben hat. Sie nach oben gespült hat, weil er nichts damit zu tun haben wollte. Doch auch die Lebenden wollten nichts damit zu tun haben. Daraus ist mir nach einigem Nachdenken ein Unbehagen entstanden. Bravo! Mal irgendein Unbehagen sollte man doch mitbringen, um zu wissen, wogegen man ist. Möglicherweise sogar, um etwas zu tun, meinen Sie nicht? Wie soll Ihr sternenweites Grübeln Katastrophen verhindern? Bitte schön. Vielleicht sage ich es nur deshalb, um zu erklären, wie ich am Ende doch noch zu einer sehr pfiffigen Idee gekommen bin. Ich war noch nicht am Ende. Ich hatte meine These noch nicht formuliert. Ich wollte Ihnen mit einer Gedenkpause Gelegenheit geben, auf meine Ausführungen zu antworten, darauf einzugehen, darüber zu befinden. Kommen Sie. Ich lade Sie zum Essen ein. Auf die Toten. Das Wrack, den Totenschein. Auf die Wahrheit und darauf, dass wir hier sind. Auf den Preis. Wie wollen wir das angehen? Aufrollen, einteilen das Ganze und wieder loswerden. Würden Sie es wieder tun? Wo ist der Feind, der Schurke, der Betrüger, wenn nicht alle? Oder gibt es ein Bedauern, eine Einsicht, einen Fehler bis dahin, dass es sogar leid tut? Der Kapitän, die Schmuggler, die Fischer, die Politik, Europa, die ganze Welt? Also niemand? Haben die weggeworfenen Toten Sie verändert? Könnten Sie uns alle verändern? Und dann Lampedusa. Mit Hunderten, Tausenden, jeden Tag. Hier Surfer, dort Ersoffene. Pantelleria, Gibraltar, der Zaun von Melilla. Lebenslanger Reiz zur Überschreitung. Tanger, mit Blick auf Spaniens tägliche Verheißung. Benötigen wir Tote, um bessere Menschen aus uns zu machen? Würden Sie sagen, die Toten hatten einen Sinn? Mit etwas Glück findet man sie unter LKWs, an das Triebwerk geklammert. Wenn das Triebwerk glüht, sind sie Kohle, falls sie ankommen. Eine Art Reinigungsprozess? Würden Sie solche Art Reinigungsprozesse befürworten? Regelmäßig, am besten. Gott ist tot. Was wird sich ändern? Wird sich etwas ändern? Und dann, wie halten Sie es mit der Bergung? Mit einem Totenschein? Mit überhaupt, mit allem, was man so tut? Es ist alles so abwesend. So wahnsinnig abwesend. Wo sind Sie denn alle? Tot. Könnten wir nicht die fragen, die es wissen? Die es wissen, sind tot. Die nicht tot sind? Sind illegal und sprechen nicht. Oder wurden abgeschoben. Vielleicht ist alles ganz banal in Wirklichkeit. Und es kommt nur darauf an, in welchen Augen man es sieht? Die sind auf einem Boot, die Sonne lacht ihnen zu, schwangere Frauen schön anzuschauen, die Zukunft im Glück und sie denken, ach, wie leicht und fröhlich ist die Welt und bald sind wir an Land. Und dann? Dann hört man nichts mehr. Schon mal mehr Wasser getrunken und gespuckt? Geschleckt. Ich habe es als Kind aus dem Nabel meiner Mutter geschleckt. Ich sage Ihnen etwas. Der fliegende Holländer durchsegelt noch heute die Ozeane. Vor unseren Küsten schippert sein Boot durch die Stürme, über Sandbänke und unterseeische Felsenriffe, in der Hoffnung, bei einer günstigen Gelegenheit Land zu betreten. Das nebelverhangene Kap von einst ist heute die Meeresenge von Gibraltar, die Insel Lampedusa, die Hafenstädte von Sizilien, der Übertritt nach Europa. Überlegen Sie. Wer sind die Götter von heute? Wer setzt die Grenzen? Wer bestimmt, wer Zugang hat und wem er untersagt ist? Wer macht sie zu Verfluchten? Lassen Sie doch meinen Arm los. Wetter. Wir wissen nicht, wie viele auf den Wogen dahin treiben. Wir wissen nicht, wie viele längst auf dem Meeresgrund liegen, deren Angehörige auf Lebenszeichen warten oder auf den Totenschein. Herumirrende Seelen. Warum schauen Sie mich so an? Wie schmeckt Ihnen der Fisch? Geisterschiffe. Ohne Namen, ohne Geschichte, ohne Aussicht auf Erlösung. Und vergessen Sie nicht, wer auf Sie trifft, wird selbst zu einem Verfluchten. Mit weißem Bart und Silberblick. Es sind die Fischer, die auf Ihre Boote treffen. Dazu verdammt, die Hilfe zu verweigern. Nichts zu unternehmen bei sterbenden Körpern. Zuzusehen, wie es das Gesetz vorschreibt. Untätig verharrend, mit ihnen treibend. Ewig wartend auf eine Weisung der Behörden, die nicht eintrifft, die nie eintrifft. Der Fisch ist vorzüglich. Fangfrisch, nehme ich an. Ich halte es für Unfug. Sie halten es für Unfug? Sie nannten mir Namen wie Bartolomeo Diaz, Vasco da Gama. Sie sprachen von Europäern, von Helden, die man besungen hat und heute verfilmt. Wagemut, Entdeckerfreude für das Fremde, das Unvorhersehbare, für den Aufbruch ins Ungewisse. Schauen Sie mich nicht so entgeistert an. Verzeihung. Mit 3 Mastern brachen sie auf. Die vollen Segel führten das Wappen von Königen. Sie vertraten Stolz und Reichtum eines Volkes. Dieser Fluch, von dem Sie sprachen, würde Ihnen ein müdes Lächeln entlocken. Schön, dass Sie mir zugehört haben. Sie bringen sie mit den Verfluchten unserer Zeit in Zusammenhang, wie es sie schon immer gab. Zur falschen Zeit am falschen Ort geboren. Das ist, wie es ist. Erschreckend beliebig. Beliebig erschreckend. Würden Sie dann bitte auch die Sonnenbrille abnehmen, wenn Sie mit mir sprechen? Verzeihung, aber wenn ich sie abnehme, sehe ich nichts. Sie könnten auch Helden sein. Kämpfer, Glücksritter, Abenteurer. Von Vorstellungen getragen, von Visionen, von Gespinsten, von der rauschhaften Vorstellung von Glück und Reichtum. Lächeln Sie nicht so. Der Emigrant nach Europa, auch illegaler genannt oder Flüchtling, ein Fliehender, ist nackt, sobald er das Schiff eines kaltblütigen Todeskuplers besteigt. Er ist nackt, in unseren Augen durch die Tatsache, dass er es besteigt. Da er es besteigt, hat er nichts zu verlieren. Mehr müssen wir nicht wissen, um ihn als Nackten zu sehen. Mehr wollen wir nicht wissen, als dass er nackt ist. Als Nackten nehmen wir billigend in Kauf, dass er bereits tot ist. Glauben Sie wirklich, dass er das Schiff nackt besteigt? Ich sage Ihnen, er ist angezogen. Manche behaupten sogar, dass er Markenkleidung trägt. Und wissen Sie was? Er ist nackt. So wie Sie blass, also seekrank sind. Er lebt oft noch. Und nicht nur, dass er noch lebt, er besteigt das Schiff mit Stolz, mit Inspiration, mit Erwartung, Hoffnung, Sehnsucht. Er sollte seine Erwartung nicht blindlings zum Vollstrecker seiner Irrfahrt ernennen. Denn die Tatsache, dass er sich verführen lässt, macht ihn schwach in unseren Augen. Nackt. Nein! Ich bin nicht seekrank. Er sollte seine Nacktheit verbergen. Er sollte uns nicht beängstigen mit der Wertlosigkeit menschlichen Lebens, indem er seinem Leben keinen Wert beimisst. Sie bewerten eine Stunde Bootsfahrt zwischen Afrika und Europa als Sprung in den Hades und begreifen die Weltreise eines Europäers als Ausflug. Klug beobachtet. Glauben Sie, er besteigt ein Schiff anders als ein Europäer? Es wäre besser, er würde das Schiff nach Europa erst gar nicht besteigen. Jedenfalls nicht, wenn er für $15,000 bereit ist, die Überfahrt in einem Regal des Lagerraums zu verbringen. Er sollte nicht den Anschein erwecken, für das Europa, in dem ich lebe, sein Leben zu riskieren. Es senkt den Wert seines Lebens und steigert nur den von Europa. Auf das wir umso besser darauf achten. Es ist nur die Ankunft, die ihn von uns unterscheidet. Nur die Ankunft. Jeder legt seinen Wert selber fest. Ein Deal. Eine Vereinbarung. Ach, merkantile Vereinbarungen. Wir sprechen nicht von Ware. Er verhält sich wie Ware. Ich möchte nicht länger mit einer verdunkelten Sonnenbrille reden. Sicher ist eines. Für keinen wird dafür, dass er abwesend bleibt, so viel Geld ausgegeben. Ich verachte es. Das glaube ich Ihnen. Welchen Gefallen tun Sie denen, die in 108 Meter Tiefe auf ungelüftetem Meeressand liegen, sie mit Mythen aus dem Mittelalter zu verwechseln? Neuzeit. Ach, was ändert das? Sollte man nicht etwas tun? Ich bin Wissenschaftler. Was ändert das? Ich ändere Sichtweisen. Sichtweisen? Schauen Sie nicht so. Sie sollten eine Sonnenbrille tragen. Die UV-Strahlen schaden Ihren Augen. Ich sehe nichts mit einer Sonnenbrille. Nach Ihrer Rede werden Sie Applaus erhalten. Hm? Und vielleicht mit etwas Glück einen Lehrstuhl für Mythenforschung. Hab ich recht? Spülen Sie den Fisch mit diesem wunderbaren Wein hinunter. Er ist schwerer als der gewöhnliche Fisch. Sie haben gerade mit großem Genuss einen Pesce Cannibale verschluckt. Was? Einen Kannibalenfisch. Einen Kannibalenfisch, der menschliches Fleisch verdaut hat. Sie sehen, es wird immer Gewinner und Verlierer geben. Eine Frage der Ausbalancierung. Das ist geschmacklos, was Sie sagen. Wie schnell kann es gehen, den Schmutz anderer zu verinnerlichen? Finden Sie nicht auch? Einen Happen von einer unschuldigen Gabel zu sich genommen und schon tragen auch Sie es in sich. Sie werden kommen, die fliegenden Holländer. Sie werden sich erheben von ihren nassen Gräbern, über die Strände ziehen, über die braun gebräunten Körper ihrer nassen Fetzen schleifen, unaufhaltsam. Sie wird man an den Haaren ziehen, bis ihr Spott zu einer hässlichen Grimasse wird, um Gnade bettelnd ihnen für jedes einzelne Wort die Haare strähnenweise ausreißen. Mir? Ja, Ihnen. Würde es Sie freuen? Much Identity ist vorbei. Ja, vorbei, wir sind zu langsam. Nein, das war nicht so gemeint. Hör zu, ich habe einen Ersatz gefunden. Das hässliche Päckchen. Sie haben die Aktion so beschrieben. Zwei Päckchen. Auf dem einen steht Hass. Es ist leer und öde, schwarz und stinkt erbärmlich. Eine Art Miniatursarg in der Fäulnis. Nichts jedenfalls, womit man es gerne zu tun haben will. Das andere Päckchen, golden, wie eine kleine Goldschatulle. Jeder will es haben, jeder will wissen, was drin ist. Doch der Schlüssel fehlt. Warum? Weil wir ihn nicht besitzen. Weil den Schlüssel jene besitzen, die im Lagerraum des Fischkutters skelettieren. Kern ist, die Gruppe hat sich gefragt, was uns noch fehlt. Was fehlt uns unter all den Gütern auf der Erde, die wir inzwischen besitzen? Was fehlt uns? Was gehört uns nicht? Noch nicht. Was müssen wir unbedingt besitzen, schon allein, weil es noch den anderen gehört? Und? Nichts? Doch, es gibt etwas. Es fehlt uns an Gästen. Ja, an Gästen. Und warum fehlt es uns an Gästen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Weil wir geizig sind. Wir sind geizig, gierig, geil, knauserig, ewig knapp und kurz. Wir leiden an einem eklatanten Mangel an Gastfreundschaft. Wir, das sind vergreiste Menschen ohne Lachen, ohne Höflichkeit, ohne Gruß und ohne Liebe überall und nirgends. Jeder schlägt den anderen in die Flucht und flieht selbst vor der eigenen Gehässigkeit. Wir sind das eigene Unbehagen. Uns ist so unbehaglich vor uns selbst, dass wir vor Unbehagen ersticken. Wir sind das hässliche Päckchen, vor dem jedem graut. Ist lustig, nicht? Der Punkt ist, die Gruppe hat die Herkunftsländer der Toten studiert und sich gefragt, was sie mitgebracht hätten, wenn sie lebend angekommen wären. Herausgefunden haben sie, dass allen eine durchwegs formidable Kultur der Gastfreundschaft gemeinsam war. Jedes einzelne ihrer Herkunftsländer kultiviert die Gastfreundschaft. Also genau das, was uns fehlt. Verrückt, nicht? Also hat sich die Gruppe überlegt, ein kommerzielles Importgut daraus zu kreieren. Wir importieren die wahre Gastfreundschaft, indem wir die Träger der Gastfreundschaft importieren. Wir betrachten sie als den Import einer Ware, die wir selbst nicht fähig sind herzustellen. Gastfreundschaft. Nach neuer, alter, liberaler Tradition, was uns noch fehlt, müssen wir haben, mit dem geringsten Aufwand der besten Qualität, bis die, die es ursprünglich besaßen, nicht mehr auszumachen sind. Wir kaufen sie ein. Und indem wir sie einkaufen, muss ganz nebenbei endlich niemand mehr ständig sterben. Ist pfiffig, nicht? Wir schaffen, by the way, das Unbehagen ab, dass sie sich ungefragt und ungeniert selbst importieren wollen. Kein Unbehagen mehr, auf keiner Seite. Keine Toten überall und nirgends. Händler, wir alle. Alles ein Deal. Das hat was, ich sag's dir. Eine nicht unoriginelle Konfrontation mit der eigenen Ekelhaftigkeit. Cristoforo Volpe. Cristoforo Volpe, der? Ja. Ist es wahr? Der ehrliche Fischer? Ohne Sie wüssten wir alle nicht, wer Sie sind. Wir hätten nichts von Ihnen, nichts von den Toten gewusst. Ohne Sie bliebe uns quasi nichts. Daran kann nicht gerüttelt werden. Beileibe nicht. Sie sind der diesjährige Preisträger für couragiertes Handeln. Es ist mir ein Anliegen. Dann sollten Sie daran nicht rütteln. Erzählen Sie. Ich zog eine Identitätskarte aus einer Hose, die im Netz lag. Sie war in Plastik eingeschweißt und gut erhalten. Meerwasser ist wie eine Säure. Nach einem Monat sehen die Knochen aus wie sorgsam abgenagt, nur Plastik nicht. Interessant. Ich brachte sie in die Wohnung, wo sie monatelang herumlag. Wie auch nicht. Eine Identitätskarte ohne Mensch irgendwie. Ich räumte sie weg. Jeder räumte sie pausenlos weg und stieß bald wieder auf sie. Meine Frau sagte, du musst dich entscheiden. Da sagte meine Tochter eines Tages, es wäre besser gewesen, das Ganze wäre nicht geschehen. Darüber habe ich lange nachgedacht. Halt! Warten Sie. Wir würden das Gespräch gerne aufnehmen. Wir sind bereit. Könnten Sie sich zuerst vorstellen? Bitte. Ich bin Cristoforo Volpe, Fischer, wie es mein Vater und mein Großvater und mein Urgroßvater und dessen Vater und Großvater und Urgroßvater auch. Und der Onkel und die Tante und der Urgroßonkel der Tante. Die See ist unsere Heimat. Wunderbar. Ja. Also... Also der Reihe nach. In den Kleidungsstücken, die sich in Ihrem Netz verfingen, fanden Sie neben Turnschuhen und T-Shirts... Eine in Plastik eingeschweißte Identitätskarte. Es fanden sich auch menschliche Überreste und Knochen. Ich fand die Identitätskarte in Plastik. Sie fanden keine menschlichen Überreste und Knochen? Eine Identitätskarte aus Plastik. Hat er nicht gesagt, dass er auch Knochen fand? Ja. Es wäre uns wichtig, dass Sie auch Knochen fanden. Ich fand also die Identitätskarte. Ja, uns wären auch die Knochen wichtig. Sie war aus Plastik. Wir wollen von den Knochen hören. Erzählen Sie von der Identitätskarte. Ich habe die Identitätskarte des 16-jährigen Jungen zur römischen Zeitung gebracht. Aus Menschlichkeit. weil meine Tochter im gleichen Alter ist. Als Vater einer 16-jährigen Tochter hat man 16 Jahre lang alles in die Hoffnung gesteckt. Man hat es gezeugt, ist täglich über den schwangeren Bauch der Frau gefahren. Man hat es in den Händen und wünscht sich das Glück, so viel Glück. Und es wächst auf, schneller als man möchte. Es beginnt zu laufen, spricht die ersten Sätze, wie es nur Kinder können. Wie sie Buchstaben malen, immer wieder, Seiten über Seiten. Wie sie die eigenen Eltern zeichnen, mit einem Himmel darüber und einer lachenden Sonne. Dieses Glück. Verstehen Sie? Die Welt mit diesem Vorschuss an Vertrauen zu beschenken. Immer wieder. Jeden Tag. Millionenfach vorgeschossenes Vertrauen. Und sehen Sie, aus dem Jungen ist jetzt nichts geworden, aber wer weiß, was aus ihm geworden wäre. Vielleicht ein Nobelpreisträger. Also bin ich zur Zeitung gegangen. Wie schön. Hören Sie auf, das ist Kinderfunk. Fahren Sie fort. Hören Sie mit diesem Märchen auf. Lassen Sie sich nicht unterbrechen. Du landest gleich im Hafenbecken. Erzählen Sie einfach, wie es wirklich war. Die Zeitung zögerte zuerst, bis ich einen Sponsor für eine neuartige Unterwasserkamera einfand, die der Redakteur testen wollte. Also fuhren wir hinaus. Die Koordinaten kannte ich, aber da war nichts. Kein Zeichen auf dem Radarschirm, keine Veränderung auf der Wasseroberfläche. Ich steuerte das Boot nach allen Richtungen ein, 2 Meilen nördlich, südlich, östlich, westlich, nichts. Der Journalist war wütend. Vielleicht waren sie zu lange auf See, haben sich die Sonne zu lange auf den Kopf brennen lassen. Hören Sie, das Schiff existiert nicht. Es hat nie existiert und wird auch mit Ihren Geräten nicht anfangen zu existieren. Es ist ein Geisterschiff. Es existiert in Ihrem Kopf, ein Geisterschiff. Wie oft haben Sie die Geschichte schon erzählt? 10-mal, 20-mal, 200-mal? Es ist wie aus dem Versandkatalog. Zu glatt. Sie erzählen zu glatt. Irgendwer hat ihm heute früh in den Kopf gebissen. Sie haben einen Preis gekriegt für couragiertes Handeln? Der Preis wird gestiftet. Zur Bergung des Wracks. Sie wollen das Wrack bergen? Wir wollen das Wrack bergen und ein Museum errichten. Leute können reingehen und wieder raus, einen Wein trinken, einen Fisch essen. Ein Restaurant mit glatt polierten Schädeln als Tischlampen. Erzählen Sie weiter. Es ist besser, wenn Sie darüber nichts sagen. Fahren Sie fort, das ist sehr kreativ, was Sie vorhaben. Es soll ein Mahnmal werden, das sich an keine Nationalität richtet. Ein Mahnmal für alle Toten, die im Meer ihr Leben ließen. Christen, Heiden. Lassen Sie das. Sie meinen Moslems? Sie geraten in Teufelsküche. Fahren Sie fort. Sie waren bei den toten Heiden stehen geblieben. Wir benötigen Ihre Unterstützung. Die Hilfe von unbestechlichen Augen, von internationalen Augen, von Ausländern wie Ihnen. Was bieten Sie uns? Was meinen Sie? Fanden Sie nicht auch Menschenknochen in Ihrem Netz? Das kann ich nicht sagen. Warum nicht? Vielleicht dachte ich nur, dass es Knochen waren. Im Schock, vielleicht waren es in Wirklichkeit Fische, die sich in den Hosen verfangen hatten. Schwertfische, Aale. Und ich dachte, es seien Knochen. Wenn Sie ständig Knochen im Kopf haben, sehen Sie Knochen, ohne dass es Knochen sind. Haben Sie nicht hingeschaut? In einem solchen Augenblick wissen Sie nicht mehr, was Sie sehen. Jeder wollte Knochen gefunden haben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Zu welchem Zeitpunkt? Als wir noch unter uns waren, hatte jeder ein paar Knochen gefunden. Schulterknochen, Fingerknöchel, Schädel. Es wurde doch jahrelang verschwiegen. Erst als es öffentlich wurde, begann man zu schweigen. Von da an war sich keiner mehr sicher, ob es Knochen waren. Sie werden doch wohl Knochen von Aalen unterscheiden können. Sie sind doch Fischer. Sie haben die Knochen über Bord geworfen? Ich fand die Identitätskarte. Eine. Stellen Sie sich vor, wie viele noch dort unten liegen. Ich fand nur eine. Andere fanden Knochen und gingen damit zu den Behörden. Sie legten sie den Behörden auf den Schreibtisch. Die wollten sie nicht sehen. Die sagten, was sollen wir mit den Knochen? Verfüttern Sie sie an die Hühner. Aber gehen Sie! Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich zu Ihnen setze? Bitte. Ich habe schlecht, sehr schlecht. Genau genommen habe ich gar nicht geschlafen. Ich habe auf den Tag gewartet. Da haben wir etwas gemein. Ich habe Ihnen meine These noch nicht verraten. Das hielt Sie wach? Ich wurde unterbrochen. Mann hat mich unterbrochen. Ich habe mich unterbrochen, weil ich mich erbrechen musste. Sie haben sich erbrochen? Ja. Möglicherweise bin ich seekrank. Wie Sie vermuten. Möglicherweise lag mir der Kannibalen, der... Oh, der Fisch war zu schwer für den Seegang. Sie haben recht, auf eine Art macht sich jeder, der sich mit dieser Sache beschäftigt, die Sache zu eigen. Und ich sage Ihnen noch etwas. Dass er sich die Sache zu eigen macht, entbindet ihn nicht von der Pflicht, sich die Sache zu eigen zu machen. Wenn... Diese Feststellung hielt sie die ganze Nacht lang wach. Wenn man etwas tun will. Man muss doch etwas tun, oder nicht? Deshalb sind wir hier. Ich muss mich nicht vor Ihnen rechtfertigen. Ich lag lange wach. Und ich begann mich zu fürchten. Vor mir? Vor meinen eigenen Gedanken? Beruhigen Sie sich. Sie zittern ja. Sie haben recht. Ein Mensch besitzt keinen Wert. 100 Menschen erst recht nicht, 1000 umso weniger. Ich widerspreche Ihnen nicht. Bei einem Spaziergang am Strand machte ich vor einiger Zeit einen seltsamen Fund. Auf den Wellen der Brandung schwappten hunderte von eingeschweißten Plastiktüten, in denen kleine, geköpfte Sardinen in einer rötlich-braunen Marinade schwammen. Man hatte sie gefischt, geköpft, eingeschweißt und wieder ins Meer geworfen. Ja, vielleicht drückte die große Menge den Preis und die halbe Ladung war gewinnträchtiger. Wie sinnlos sie in ihren Plastiktüten schwammen. Und stellen Sie sich vor, ihr Verfallsdatum war noch nicht abgelaufen. Wie sinnlos. Ich widerspreche Ihnen nicht. Der Mensch besitzt nicht den größeren Wert. Sie haben gerade das Glas umgekippt. Oh, Verzeihung. Kellner, könnten Sie bitte... Ohne Verabredung, ohne Vereinbarung, ohne Vertrag sind wir nicht mehr als eingeschweißte Ölsardinen. Warum regen Sie sich so auf? Die Gesetze geben keinen Halt mehr. Sie führen in die Irre. Alles führt zunehmend in die Irre. Die Ströme werden schneller. Warenströme, Geldströme, Kapitalströme reißen uns mit, reißen die Gesetze mit sich. Tauchen Sie unter in Schlamm ohne Boden. Geben uns keinen Halt, keinen Anlaufpunkt, kein Ufer, kein Anhalten. Der Fluch hat uns alle eingeholt. Der Fluch eines herumirrenden Schiffs holt auch uns ein. Wir alle sind alleingelassen. Von uns. Sie sind leichenblass und Ihre Augen tränen. Alles deutet darauf hin, dass Sie seekrank sind. Seekrank? Die Gesetze taugen nichts mehr. Sagen Sie doch, warum die Leichen zurückgeworfen wurden. Sagen Sie es. Sagen Sie es. Weil ein Fischer, der mit einem Schädelknochen an Land kommt, eine Anzeige wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung riskiert. Sie wissen das. Sklaven sind schon immer über Bord geworfen worden. Wo sind Ihre Vorfahren, deren Knochen auf dem Grund des Meeres ruhen, nachdem sie an Cholera und anderen westlichen Krankheiten starben? Oder aufsässig und von Kugeln durchlöchert über Bord geworfen wurden? Warum sollten Sie sich jetzt anders sehen? Wir könnten vereinbaren, dass Sie von jetzt an Menschen sind. Sie meinen Sie und ich? Sie sprachen doch von Vereinbarung. Ich spreche auch nur von Vereinbarung. Andererseits hat niemand etwas von Massengräbern. Was ist mit Ihnen? Es geht schon. Sie werden... Weinen Sie? Schwache Nerven, was? Ach, lassen Sie sie raus. Gleich lachen Sie wieder. Als ich die Einladung erhielt, bin ich in die Kirche gegangen. Mit der Einladung in der Hand kniete ich mich hin und flüsterte ein Stoßgebet, dass er mir eine neue Chance gibt. Der Kongress. Obwohl ich einmal so stolz war, nicht mehr an Gott zu glauben. So kann's gehen. Was meinten Sie mit niemand hat etwas von Massengräbern? Ich bin hier, weil ich der Meinung bin, dass man die Toten bergen sollte. Mit der Schleppnetztechnik wäre das weniger aufwendig als der Thunfischfang. Es gibt genügend Interessenten. Angehörige, die für die Kosten aufkämen, wenn sie dafür einen rechtmäßigen Totenschein mit Urne erhielten. Auch über die Urnen habe ich mir Gedanken gemacht. Kleine, rechteckige Gefäße, von denen 20 Stück in eine rechteckige Kiste passen. Entsprechend der großen Zahl wäre für die schnelle und logistisch einwandfreie Rücküberführung sowohl per Flugzeug als auch mit Schiff garantiert. Mir wird gerade schlecht. Kotzen Sie sich aus. Ich dachte mir, dass Sie so reagieren. Ich ziehe es vor, die Probleme zu lösen. Zu lösen? Mit einer einfachen Urne und einem Totenschein. Oh. Oh. Wie ein Klo. Es ist ein globales Klo, in das ganze Völker sich übergeben, mit dem Auswurf bestehend aus der unverdaubaren Masse anderer Völker. Ein Klo für Völker, ein Völkerklo, in das ganze Völker hinuntergespült werden, um am Meeresgrund zusammen mit dem Plankton früherer Völker einen fruchtbaren Misthaufen abzugeben. Ist das jetzt der Bürgermeister? Weiß nicht. Weißt du nicht, wie der Bürgermeister heißt? Nicht richtig, weißt du's? Ich bitte dich, du weißt nicht, wie... Weißt du es? Frag ihn doch. Entschuldigen Sie, sind Sie der... Kaktusfrüchte, nehmen Sie. Halt, zu spät. Sie hätten sie nicht anfassen sollen. Wenn die Stacheln einmal in Ihre Finger geraten sind, bleiben sie unbemerkt in Ihrer Haut und treiben Blüten. Sie wissen, was Glochidien sind? Stacheln. Kaum erkennbar, aber hundsgemein. Das eigentlich Gemeine ist die Sichtbarkeit der großen Stacheln, vor denen sich jeder in Acht nimmt. Unachtsam in Acht nimmt. Jeder greift zwischen die großen Stacheln und damit direkt in die kleinen Hundsgemeinen, verletzt sich und bemerkt es nicht. Er bemerkt nur den Schmerz. Einen unauffindbaren hundsgemeinen Schmerz. Finden Sie nicht auch, dass der unauffindbare Schmerz weit bösartiger ist? Die meisten bemerken auch den unauffindbaren Schmerz nicht. Weil sie ihn nicht sehen, halten sie ihn für nicht vorhanden. Primitiv, so zu denken. Halten wir uns also an den Fakten fest. Am Gerede der Fakten. Dafür sind Sie schließlich hier. 36 Grad, 25 Minuten nördlich, 14 Grad, 34 Minuten östlich. Internationale Gewässer. Sie verstehen? Eine Auslandsreise genau genommen. Man hätte sie abschießen können. Internationale Gewässer. Die paar Zentimeter, sagen Sie. Gut, ich sage Ihnen Millimeter. Auf dem Globus sind es Millimeter, die allerdings Meere trennen. Sollte es also stimmen, dass der eine oder andere von Ihnen Knochen aufbewahrt aus internationalen Gewässern, wird er sie augenblicklich herausgeben müssen. Er hat dafür nicht die Lizenz. Er hat sie für die Fische, nur für die Fische. Die Knochen gehören ihm nicht. Was ihm nicht gehört, muss dorthin zurück, wo es gefunden wurde. Wir werden das überprüfen. Seien Sie sicher. Oh, mir wurde letzte Woche das Portemonnaie geklaut, doch würde ich deshalb nicht allgemein von Kannibalen sprechen. Denken Sie nach. Warum dieses Wort und nicht ein anderes? Ich sage wieder Millimeter. Millimeter, Millimeter, Millimeter. Alles ließe sich auf dieses Wort beschränken. Es sind Millimeter, die uns vom schwarzen Kontinent trennen. Wir sind der äußerste Punkt, der letzte Zipfel des zivilisierten Europa. Mit etwas Blauäugigkeit und schon sind wir bei Afrika, den Afrikanern, den Kannibalen. Begreifen Sie jetzt? Ein paar Tote im Wasser und man hält uns für sie Millimeter. Dabei trennen uns doch Kilometer und ein ganzes Abendland. Denken Sie darüber nach, aber verschlucken Sie sich nicht. Wovon reden Sie eigentlich? Wovon reden Sie? Wir haben noch kein Wort gesagt. Ich? Sie? Ich sprach von den Glochidien einer Kaktusfrucht, fähig, einen Schmerz hervorzubringen, der unsichtbar bleibt. Unsichtbar und damit nicht vorhanden. Es hat also keinen Sinn, ihn zu suchen. Aussichtslos. Der Bürgermeister kommt. Das war er gar nicht. Wer war er dann? Was kann ich für Sie tun? Sie erforschen die vielseitige, wechselseitige und sich gegenseitig ergänzende Beziehung zwischen Natur und Gesellschaft in den südlichen Regionen Europas. Sie haben mich vernichtet. Meine These und mich dazu. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was man noch tun kann. Sie haben mir das angesehen. Ein arbeitsloser Akademiker, der unbezahlte Seminare gibt. Geben Sie zu, dass Sie es mir angesehen haben. Der Kongress wäre meine Chance gewesen. Sie sind ein sehr unsympathischer Mensch. Professor Dr. Sowieso? Ich? Eingeladen am Internationalen Kongress für die Erforschung des europäischen Unbehagens im Hinblick auf die Erscheinungen an den europäischen Rändern. So ein Mist! Welches Unbehagen denn? Ich habe mich doch gefreut. Ich war glücklich. Nun denn, nicht 3 Monate, nicht 6. Porto Celeste hat sich zum Ziel gesetzt, einen Tourismus zu schaffen, der über 12 Monate hinausgeht. Wir streben ein Jahr mit 13, sogar 14 Monaten an. Die Strände sind sauber, die Kloschüsseln, die Sie dort vor 10 Jahren noch fanden, sind verschwunden. Wir lassen uns gerne besuchen. Gemüse, eine Attraktion, groß im Kommen, die Zucchini-Blüten. Spitzenköche setzen auf Blüten aller Art. Die Mädchen können sie sich während des Essens ins Haar stecken oder in den Mund, je nach Belieben. Vergessen Sie nicht die Kaktusfrucht, die wild gedeiht. Wir lassen sie wild, wie sie ist, damit sie wild bleibt. Die Geburtenrate steigt. Das Miteinander ist eine zentrale Eigenschaft der Bürger dieses Ortes. Unsere Lager sind voll mit Toastbrot und Nutella. Etwas, das in der Not den meisten schmeckt. Und was gibt es noch zu sagen? Die Süßspeisen sind eine Spezialität von Porto Celeste. Darf ich bitten? Greifen Sie zu. Dann werden auch Sie es ganz bestimmt nicht in Ordnung finden, dass sich wenige Kilometer vor Ihrem Hafen ganze Massengräber befinden. Sie stellen die richtigen Fragen, junger Mann. Und ich gebe Ihnen recht. Ich kann das ganz und gar nicht in Ordnung finden. Was schlagen Sie vor? Sie hätten nicht umkommen sollen. Sie hätten nicht umkommen sollen? Es ist nicht in Ordnung. Niemand muss sofort umkommen. Sie finden es nicht in Ordnung, dass Sie starben? Wie soll ich das in Ordnung finden? Könnte es sein, dass Sie eine Kleinigkeit übersehen? Mag sein. Offenbar finden das junge Menschen heutzutage lustig? Sie wurden mit Gewehren auf ein kleines Boot gezwungen. Dann müsste man den Kapitän auch ohrfeigen. Und die Politik vielleicht auch? Meinetwegen die ganze Welt. Ich halte Sie nicht auf. Nur vergessen Sie nicht, niemand will gerne geohrfeigt werden. Vielleicht waren Sie nicht jung. Umso schlimmer. Vielleicht ließe sich das überprüfen? Wir können das schwer überprüfen, weil wir keine Pässe haben. Dann heben Sie doch das Schiff. Um herauszufinden, ob Sie jung waren? Um herauszufinden, dass Sie tot sind. Nun, das ist wohl nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt? Was ist dann der Punkt, wenn es nicht der Tod ist? Der Pass. Wir sprechen aber von Toten. So leid es mir tut. Offenbar glauben Sie an das Jenseits. Ich finde es zumindest ratsam. Warum heben Sie dann nicht das Schiff? Um zu überprüfen, ob Sie Pässe bei sich hatten? Zum Beispiel? Was nutzen uns Ihre Pässe, jetzt, wo Sie tot sind? Für den Totenschein. Solange wir keine Pässe haben, können wir keine Totenscheine ausstellen. Eben. Eben. Sehen Sie, die Dinge sind ganz einfach. In Europa gilt das Recht, für jeden anzukommen. Jeder muss ankommen dürfen, zunächst. Zumindest um zu erfahren, ob es das Richtige war. Also ist es irgendwo auch seine Pflicht anzukommen. Nicht anzukommen und dabei umzukommen, verstößt gegen die eigenen Rechte. Vielleicht wurde Ihnen der Pass verweigert? Dann muss man eben warten. Worauf? Bis sich die Zeiten ändern. Bis die Welt neu eingeteilt wird, meinetwegen. Nach Blutgruppe, Rhesusfaktor oder Sternzeichen, wenn Sie wollen. Sie finden es also nicht in Ordnung, dass Sie tot sind? Exakt. Also sind Sie für das Leben? Für das Leben, Sie sagen es. Ja, wenn das so ist. Was tun Sie fürs Leben? Tun? Tun. Wir tun eine Menge. Konferenzen, Mahnmal. Sie wollen ein Mahnmal errichten? Ein Mahnmal. Ein Mahnmal für wen? Ein Mahnmal für alle. Ein Mahnmal wofür? Wofür? Wofür jeder selbst möchte. Es soll frei sein und ganz offen. Könnten Sie das Schiff nicht trotzdem heben? Für die Angehörigen? Kein Problem, wir heben das Schiff. Aber was ist mit den anderen Schiffen? Wenn wir dieses Schiff heben, müssen wir auch die anderen Schiffe heben. Gerechterweise müssten wir auch das italienische U-Boot heben, das 1927 versank. Sehen Sie? Was schlagen Sie vor? Boote sollten nicht untergehen. Schiffe auch nicht. Menschen? Menschen auch nicht. Die Not? Die Not? Sie sind ein Fuchs. Die Not kann untergehen. Die Kriege? Die Kriege sollten auch untergehen. Die Sehnsucht? Die Sehnsucht? Sollte die Sehnsucht auch untergehen? Die Sehnsucht kann bleiben. Die Sehnsucht kann bleiben. Die Sehnsucht kann bleiben, wo sie ist. Wo siehst du hier eine Apokalypse? Siehst du sie? Daher galoppierende Reiter aus der Wüste, wo denn? Ich sehe keine. Nicht einen. Ich lasse mir meine Utopien nicht nehmen. Nicht von einer Apokalypse. Nicht von zwei Apokalypsen. Das kannst du nicht machen. Von Arkadien bis Oklahoma habe ich alle Utopien dieser Welt studiert und jetzt willst du auf die Apokalypse wechseln. Was für eine Apokalypse denn? Wegen einer Assistentin? Die gelangweilt den Versandkatalog durchblättert und dabei den großen Einfall hat, wie originell. Pubertierende denken doch nur an die Apokalypse, wenn sie denken. Die denken doch nur an sich. Wer ist überhaupt? Name sagt mir nichts. Hast du sie schon gegoogelt? Du hast sie noch nicht gegoogelt. Direkt abgeschmackt von Apokalypse zu sprechen, während Tausende von Migranten unterwegs nach Westen sind. Menschen mit Visionen, mit Utopien. Willst du es den Politikern gleich tun, die den Dritten Weltkrieg ausrufen, wenn sich ein Flüchtlingsboot der Küste nähert? Stell dir die Freiheitsstatue vor, die Apokalypse verkündend, während die frischen Einwanderer Amerikas ihr entgegenjubeln. Sollten wir ihre Visionen nicht ernst nehmen, anstatt von apokalyptischen Zuständen zu sprechen? Sollten wir ihre Visionen nicht ernst nehmen? Du wirst mich wohl loswerden, wie? Heißt das, ich bin draußen? Ich bin also draußen. Worum geht es? Worum es geht? Ich hab keine Ahnung. Weißt du es? Was? Worum es geht? Weiß nicht. Du? Wir schwimmen. Ziemlich. Ja. Dann... Nun denn, wie will man das füllen? Ohne Rahmen. Ohne Mitte. Ohne nichts. und große Leere. Nur Tote. Das Leben geht weiter. Sowieso. Wurde es unterbrochen? Das wüsste ich. Nur Tote. Unvorstellbar viele. Und alle ohne Mord. Eine Naturkatastrophe. Von wegen. Menschen. Wo? Ich habe meinen Kugelschreiber beim Bürgermeister gelassen. Er hat meinen Kugelschreiber. Ist das das Einzige? Ja, es ist das Einzige. Das wirklich Einzige. Das Einzige. Diese Verbrecher. Diese Barbaren. Diese Kannibalen. Ich bring sie um. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Hörst du? Ich fahr zurück. Ich will das nicht. Überhaupt wollte ich nichts, seit wir hier sind. Den Preis. Du wolltest den Preis. Was ist mit dir? Ist dir kalt? Mir ist nicht kalt. Mir ist fremd. Ich spüre sie im Rücken, an der Seite. Dunkle Augen, versteckte, verbotene Blicke von überall her. Sie wissen, dass ich sie spüre. Ihre Fremdheit. Mit ihrer Fremdheit meine durchbohren. Ich will den Pfarrer. Was willst du von einem Pfarrer? Weiß nicht. Einen Segen vielleicht. Einen? Ja, einen. Über alles. Warte! Was zieht sie ins Zentrum an die Ränder der Piazza? Zu einer Musik, die nicht die ihre ist. Zu einem bevorstehenden Fest, von dem sie ausgeklammert sind. Was zieht sie in die Nähe der Menschen, die sie jederzeit verraten können? Ein Wink zur Polizeistreife und sie verschwinden wie nicht dagewesen. Schlafen Sie. Warum fragt man nicht die Toten nach ihrem Unbehagen aus? Sie hätten doch bestimmt das bessere Unbehagen. Was soll unser Unbehagen schon taugen? Sie haben den Schlaf. Nicht der Tod, wie ich einmal dachte. Der Schlaf ist die Alternative zum Leben. Das vergessen Selbstmörder. Sie sollten sich besser aufs Ohr legen. Man wird sie nicht befragen, man benötigt ihr Schweigen. Wir sind darauf angewiesen. Auf ihren Tod. Auf ihr Schweigen. Meine Mutter hat als Lebende ständig geschlafen. So blieb sie gesund, bis sie starb. Mir ist so elend. Nach ihrem Tod dachte ich, erst den Tod erledigen. Dann kannst du leben. Lassen Sie mich in Ruhe. Haben Sie jemals die Hand eines Toten berührt? Es ist wie eine Ohrfeige. Denken Sie nicht an Routine. Ich will Sie aufsaugen. Den Meeresboden lüften und Sie einsammeln. Ich weiß, dass es funktioniert. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Meine Vorliebe gilt immer noch den lackierten Särgen. Schwarzer Marmor und lackierte Särge. Noch die Zeiten ändern sich. Erfordern kleine, rechteckige Urnen, von denen 20 Stück in eine transportfähige Kiste passen. Wenn ich es nicht bin, übernimmt es ein anderer. Gehen Sie endlich. Sie schicken mich nicht weg, nicht wahr? Verschwinden Sie. Ich bleibe hier, neben Ihnen. Das merken Sie gar nicht. Wissen Sie vielleicht, wie man einen Globus repariert? Man müsste ihn auseinandernehmen, aber wie baut man ihn wieder zusammen? Gehen Sie endlich. Verschwinden Sie. Raus, raus mit Ihnen. Ich will schlafen. Schlafen? Verstehen Sie? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich ohne erleuchteten Globus nicht einschlafen kann. Ich fürchte mich. Allein. Ich sehe mich als Toten. Wenn ich mich auf die Seite drehe, die Augen schließe, liegt er neben mir als mein Leichnam. Ich höre ihn klopfen, liege schlaflos wach, aus Angst, unbemerkt geholt zu werden. Lassen Sie mich hierbleiben, bei Ihnen. Das merken Sie gar nicht. Bestien. Ich erteile den Segen an Bestien. Teile den Beichtstuhl mit Lügenmäulern. Die Gänse tun nichts, die schreien nur. Bei Menschen schreien sie besonders laut. Es sind die Lügen, die sie zu überschreien versuchen. Diese Bestien. Nichts enthält so viele Lügen wie ihr Beichtgemurmel. Allerdings, nach der Frühmesse husche ich zum Hafen über den Strand zu meinen Gänsen. Die Don Palatino empfangen wie den heiligen Martin. Tiere lügen so wenig, wie Tote nicht mehr lügen. Was lügen sie denn? sitzen im Beichtstuhl wie auf dem Scheißhaus und würden es am liebsten nicht wieder verlassen. Und lügen, was das Zeug hält. Lügen beim Beichten. Beichten, lügen. Fischen gehen sie auch nicht mehr. Sind sie keine Fischer mehr? Sind jetzt alle Kannibalen? Wo ist es besser als am Meer? Ist das Meer nicht unsere Wiege? Ein Schoß? Es gibt Schlimmeres, als in dieser Wiege die letzte Ruhe stattzufinden. Niemand, der ihnen das, wo sie sind, verwehrt. Es ist besser so. Mein warmes Gänsetier. Nach der Frühmesse, wenn mir die Beichtgeher den Weg nicht versperren, husche ich zu meinen Gänsen, zu meiner Krippe, zur Welt, wie sie Gottes Geist ersonnen hat. Dort wird Seife hergestellt, hier das Mehl gemahlen, gleich daneben die Pizzeria, der Teig, die Hefe, das Wasser, die hungrigen Mäuler, der Ofen. Da unser Schuster, hier die Frauen beim Waschen. Das ist ein ganz besonderer Ort. Das Areal für den Fischer. Jesus wählte Fischer zu seinen Jüngern. Was sehen Sie hier? Ein Boot? Einen Fischkutter. In diesem Kutter saßen verlorene Seelen. An Diarrhoe erkrankt und verstorben. Köpfe im Erbrochenen, eitrige Körper, Geschwüre von Salz, Wind und Wasser zerfressen. Frauen im getrockneten Blut festgeklebt. Kinder mit aufgeplatzten Lippen, in denen sich die Maden eingerichtet hatten. Gottlos gegerbte Leichen. Und? Und? Sehen Sie noch etwas davon? Ich habe den Kutter gereinigt, geschliffen und gestrichen. Das ist ein Mahnmal. Ein kleines Boot nur. Fragil und ausgesetzt. Dieses Boot hat die Größe gesehen. Die Weite. Die Hölle der Umschläge. Den Himmel. Mein kleines Gänschen. Alles, was du nie zu Gesicht bekommen wirst. Aber jetzt gehen Sie. Schließlich sind Sie ja auch nur an den Lügen interessiert. Wachen Sie auf. Wie wacht man auf? Sie träumen, wachen Sie auf. Sie? Wie sehen Sie denn aus? Haben Sie sich nicht rasiert? Leichenblass? Sind Sie tot? Wir hatten einen Zusammenstoß. Ja? Das Boot ist winzig, auf dem Radarschirm kaum auszumachen. Wenig größer nur als die Rettungsboote auf unserem Schiff. Sicher? Es wurde gerammt. Es ging unter. Es wurde nur leicht gerammt. Erzählen Sie mir nichts, es ging unter. Es wurde mit einem Tau an unser Schiff gehängt. Wie ein Hund an der Leine. Ich habe sie gesehen. Die Leute. Alle ertrunken. Nein, gestorben ist niemand. Sie sind alle ersoffen, erzählen Sie mir nichts. Nein, sie leben, sie benötigen Hilfe. Die meisten sind krank. Sie sind tot. Man müsste sie an Bord bringen. Zum Teufel mit Ihnen, sie sind tot. Sie sind nicht tot. Pech für Sie, wie? Sie Totengräber. Wir treiben auf offener See. Wir treiben gemeinsam. Wir treiben? Wie? Der Kapitän bekam Anweisungen, niemand an Bord zu lassen. Wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Es wurde ihm auch untersagt, weiterzufahren. Wegen unterlassener Hilfeleistung. Er wurde ausgeflogen, um zu verhandeln. Auch die Passagiere wurden an Land geflogen. Zumindest sehe ich keinen mehr. Uns hat man offenbar vergessen. Vielleicht hat man uns nicht gefunden. Vielleicht nicht gesucht. Wir wurden vergessen? Gehen Sie doch raus und schauen es sich an. Sie können sie sehen. Sie verhalten sich ruhig und schweigen. Hatte ich nicht recht? Sagen Sie es, dass ich es wusste. Ich gehe nicht hinaus. Ich muss das nicht sehen. Ich werde eine Flasche öffnen und anstoßen. Das werde ich tun. Es ist beinahe unwirklich. Oder überwirklich. Wie ein Albtraum. Was dachten Sie denn? Nichts. An ein Hirngespinst, an ein Schauermärchen, an die Apokalypse? Nein. Das dachte ich. Sie Faktenordner. Kommen Sie, lassen Sie uns anstoßen. Darauf, dass wir beide die Konferenz verpassen werden? Darauf, dass ich recht hatte. Die Konferenz? Sie sind ein böser Mensch. Direkt bösartig. Ich war bei Ihnen. Ich habe mit Ihnen gesprochen. Mit einem. Und? Ich fragte, wollen Sie nicht mit mir sprechen? Wenn Sie nicht sprechen, wird man Sie nicht hören. Und endlich, viel später, ganz leise. Warum denken Sie, dass ich nicht spreche? Sagte er und schweigt. Es wurden Leichen in den Netzen der Fischer gefunden und wieder über Bord geworfen. Davon müssen Sie gehört haben. Er nichts. Lesen Sie keine Zeitung. Das sind doch Ihre Leute. Nichts. Wie sind Sie eigentlich hierher gekommen? Er mit dem Schiff. Ich mit dem Schiff? Er mit dem Schiff. Punkt. Komma. Bis er mich fragt, wollen Sie mir helfen? Ich helfen? Aber sicher, ich will meinen Chef anzeigen. Ich anzeigen? Natürlich will ich helfen. Wer will das nicht? Nur eben, haben Sie Papiere? Sind Sie legal? Er verletzt seine Pflichten, entgegnet er mir stur. Wie ist Ihr Status? Er schweigt. Ihr rechtlicher Status, wiederhole ich. Schweigen. Da frage ich ihn, warum er ihn anzeigen will. Weil er mich nicht meldet. Sie sind nicht angemeldet? Nirgends? Und wollen ihn anzeigen? Ich bin nicht angemeldet, weil er mich nicht meldet, sagt er. Ich schweige. Wollen Sie sich nicht zuerst um Ihren rechtlichen Status kümmern, sich anmelden und ihn dann anzeigen? Und er? Wie soll ich mich anmelden, wenn er mich nicht meldet? Ein vom Unbill, von den Schrecknissen der Zeit befreites Areal schuf der Pfarrer sich mit einer Lebendkrippe. Hör auf. Gänse schnattern friedlich, vom Meeresrauschen übertönt. Hör auf damit. Diese Zone kann für jedermann als Utopienpark verstanden werden. Sie sollten das nicht persönlich nehmen. Sie müssen nur zuerst ein Rechtssubjekt sein, bevor Sie ihn anzeigen dürfen. Nichts. Er will gehen. Ich halte ihn zurück. Rate ihm. Was? Ich habe ihn gefragt, ob er es beim Pfarrer schon mal versucht hat. Manchmal helfen die, mein Gott. Warum lachst du? Hör auf damit. Du bist doch selbst zum Pfarrer gerannt. Dieses Areal kann durchaus als Utopienpark verstanden werden, doch der Schein trügt. Wie so oft. Als sich ein dunkelhäutiger, junger Mann dem Areal nähert, winkt ihn der Pfarrer großherzig zu sich herein. Er bespricht sich mit ihm, zeigt ihm offenherzig seine Gänse, führt ihn zum Stall, bittet ihn hinein. Es scheint, als hätte er den jungen Mann um einen Handgriff gebeten, der im Gänsestall auszuführen war. Flugs greift er in seine Kutte, zaubert ein Mobiltelefon hervor, wählt eine Nummer. Dann bespricht er sich weiter mit dem jungen Mann, der sich im Stall befindet. Und wie zufällig sieht man gleich darauf zwei Carabinieri durch das Gatter der Lebendkrippe treten. Das ist nicht wahr. Manchmal helfen, Pfarrer. Ich bringe Sie um. Haben Sie sich wohlig eingerichtet? Wohlig unbehaglich? Schön so. Unser Unbehagen ist gigantisch, verläuft periodisch, zyklisch, findet keinen Ausweg. Und an allem sind wir schuld. Diese gigantische Schuld immer. Unser Unbehagen legt sich wie Patina über die Leichen, die an unseren Küsten herumtreiben, bedeckt sie, macht sie sogar unsichtbar. So groß ist unser Unbehagen, groß wie ein Löschpapier. Es verfängt sich mit den Kadavern in den Fischernetzen. Es legt sich wie eine zweite Retina auf unser Auge. Wir sehen es in ihren Augen sogar, ihrem mahnenden Anblick, den wir sagen hören, schau mich an, schau auf meine zerfetzten Lumpen, auf meine Armut, auf mein ewiges Drangsaliertsein in einer Welt, die so unfair ist, dass es stinkt. Keine Frage. Sie sind unser Unbehagen, diese Elenden. Teilen Sie mit uns das Unbehagen? Sie teilen nicht. Sie sind es. Uns wächst überall und immerfort ein Unbehagen. Wir haben ein Unbehagen über unser Nichtwissen. Ein Unbehagen über unser Wissen. Ein Unbehagen über unsere Unschuld. Ein Unbehagen über unsere Schuld. Uns bleibt die Fernsehcouch. Ob es sich um die Revolution handelt, an der wir gerne beteiligt wären, oder um die Exekution, die uns nicht behagt. Uns bleibt die Couch. Oder sind wir etwa schuld an ihren Bürgerkriegen, ihrer Armut, ihrer Flucht und ihrem Tod? Womöglich ja. Aber das ist auch schon alles. Unser Unbehagen steigert sich mit jedem Stimmzettel, weil wir nur die Wahl haben zwischen Ekel und Übel, nicht zwischen Politiker und Politiker. Unser Unbehagen wächst mit solchen, die unentwegt von vollen Booten sprechen, wo sich doch kein Hafen weit und breit befindet. Unser Unbehagen wächst mit jeder Lichterkette, jeder Demo, jedem Benefizkonzert. Es ist gigantisch, verläuft periodisch, zyklisch, findet keinen Ausweg. Und an allem sind wir schuld, diese gigantische Schuld. Wie eine Keule fliegt sie uns ständig um die Ohren, so ohnmächtig und so schuldig. Sind wir denn so schlimm? Wir haben doch ein Unbehagen. Wünschen wir uns nicht alle menschengerechte Möbel für alle? Hatten wir nicht vereinbart, dass alle Menschen keine Fische sind? Diese gigantische Schuld, so ohnmächtig und so schuldig. Hören Sie auf damit! Hören Sie auf damit! Hören Sie auf mit dem Quatsch! Was soll Ihr Unbehagen schon taugen, dieses Gerede? Hören Sie auf mit Ihrem wohligen Unbehagen, Ihrer Bußfertigkeit. Hören Sie auf mit Ihrer schuldigen Vorauseiligkeit. Hören Sie auf mit Ihrer Suppenmoral. Hören Sie auf, alles zu verhindern. Hören Sie auf, Sie stehen im Weg, Sie haben überhaupt kein Recht. Sie haben überhaupt kein Recht, sich schuldig zu fühlen. Hören Sie auf mit Ihrer Ohnmacht. Haben Sie keine Utopien? Solange Sie keine Utopien haben, haben Sie kein Recht auf Apokalypsen. Haben Sie kein Recht auf Unbehagen, kein Recht auf Schuld, kein Recht auf Ohnmacht, solange Ihnen nichts anderes einfällt. Hören Sie auf. Vergessen Sie sie. Lassen Sie sie in Ruhe. Schauen Sie weg. Schließen Sie die Augen. Sie werden sie nicht zu Gesicht bekommen. Schließen Sie sie. Geben Sie ihnen den Totenschein und dann lassen Sie sie in Ruhe. Der Kongress ist eröffnet. Was wollen Sie jetzt tun? Ich? Tun Sie doch etwas. Ich? Tun Sie doch etwas. Was bringt es Ihnen, an unserem Schiff zu hängen, wo doch eh niemand an Bord ist? Es kann nicht geholfen werden, also bringt es Ihnen so gut wie gar nichts. Es bringt Ihnen nichts, dass wir hier mit Ihnen festsitzen, habe ich recht? Im Gegenteil, es wäre ja Schaden sogar. Nicht nur unser Schaden. Schließlich sind wir auf Ihrer Seite. Wir vertreten Sie doch auf der Konferenz. Tun Sie es doch. Das wird Sie niemand hindern. Ich kann das nicht. Diese dicken Taue. Ein falscher Griff und eingeklemmt ist der Finger. Ich brauche ihn doch noch. Haben Sie als Totengräber nicht größere Erfahrung mit Tauen? Nicht in dieser Dicke. Jetzt helfen Sie mir doch, dieses Boot loszuwerden. Was nützt es Ihnen? Können Sie das Schiff steuern? Sie, wo Sie doch seekrank sind. Das ist schrecklich. Das ist alles so schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. So entsetzlich schrecklich. Das Werk Don Palatinos, Die Lebendkrippe, lebendes Abbild für die Ankunft des Messias, ist eine Woche vor Weihnachten den Flammen zum Opfer gefallen. Nur unter Lebensgefahr konnte Don Palatino wild aufflatternde Gänse in den nahen Teich retten. Ein Lebenswerk, darunter ein beschlagnahmtes Fischerboot als Mahnmal, versank für immer in Schutt und Asche. Mir tut es nicht leid. Was tut dir nicht leid? Das hättest du sehen sollen. Stroh in Flammen, Mehl in Flammen und dazwischen eine schwarze Kutte, die zu löschen versuchte. Da ein Brandanschlag nicht ausgeschlossen werden kann, wurden erste Tatverdächtige bereits festgenommen. Als Hauptverdächtiger gilt der dunkelhäutige Killer 4, Tom Bala, der einer Zeugenaussage Don Palatinos zufolge kurz vor Ausbruch des Feuers um die Lebendkrippe herumgestrichen sein soll. Als gravierender Fehler erweist sich nunmehr, dass sich Tom Bala bereits in den Händen der Carabinieri befunden hatte, aus Menschenfreundlichkeit aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden war. Das ist er. Das ist mein Freund. Du warst das? Das war nur ein Benzinfeuerzeug in den Strohhaufen geworfen. Es war ganz einfach. Hätte ein Streichholz nicht auch genügt? Armer Killer 4. Das wollte ich wirklich nicht. Jetzt fühle ich mich so schuldig, entsetzlich schuldig. Was kann man bloß tun, armer Killer 4? Das wollte ich wirklich nicht. Das wollte ich wirklich. Jetzt fühle ich mich so schuldig, entsetzlich jetzt schuldig. Fühle ich mich so schuldig. Was kann man bloß tun? Wollte ich wirklich nicht schuldig. Was kann man bloß jetzt tun? So schuldig, entsetzlich schuldig. Was kann man bloß tun? Was kann man bloß tun? So schuldig, entsetzlich schuldig. Armer Killer 4. Was kann man bloß tun? Nicht. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Jetzt fühle ich mich so schuldig. Jetzt fühle ich mich entsetzlich so schuldig. Schuldig. Entsetzlich schuldig. Was kann man bloß tun? Das Geisterschiff von Marguerite Obexer. Die Rollen und ihre Darsteller waren Journalistin Patricia Ziolkowska, Journalist Fabian Busch, Kuratorin Sissi Höfferer, Passagiere Walter Renneisen und Josef Tratnik. In weiteren Rollen Marc-Oliver Bögel, Lutz Herkenrath, Silke Linderhaus, Oliver Nietzsche und Christian Tasche. Technische Realisation Rike Wiebelitz und David Jacobs. Musik Hamann. Regieassistenz Adrian Stieber. Regie Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf.